الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni vojna, ni vojsko. Ni vojna, ni armija. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast Anfang November 2022 geht es um Moldawien, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, wie dieses kleine Land sich im Ukraine-Konflikt zwischen den Machtblöcken EU und Russland verhält, und es geht um den Kongress der Informationsstelle Militarisierung Tübingen am 19. und 20. November 2022 in Tübingen. Du machst ein Praktikum bei der IMI, also der Informationsstelle Militarisierung. Ja, hi erstmal. Ich bin jetzt seit August da. Heute ist tatsächlich schon mein vorletzter Tag. Also genau, August und September war ich jetzt da. Meine Aufgaben sind recht vielfältig. Vorrangig arbeite ich eigentlich an meinen eigenen Publikationen. Es sind jetzt zwei. Die erste ist schon veröffentlicht, die zweite wird jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich veröffentlicht, und ansonsten organisatorische Aufgaben, zum Beispiel jetzt das Handbuch Rüstung, das von der IMI auch veröffentlicht wurde, da war ich für den Versand zuständig größtenteils, und sonst was halt nebenbei mal so anfällt, genau. Ja, und die schon veröffentlichte Studie, da geht es um Panzer als Gamechanger oder Rohrkrepierer, und die wurde am 12. September veröffentlicht. Worum geht es denn da so? Rheinmetall hat im Juni einen Panzer, den KF-51 Panther, vorgestellt auf einer Rüstungsmesse in Paris, und der steht eben in Konkurrenz zu einem bereits bestehenden deutschen Rüstungsprojekt, also auch einem Panzer, der zusammen mit Frankreich entwickelt wird. Und in der Studie geht es eben darum zu untersuchen, welche Bedeutung jetzt diese Entwicklung eines eigenen Panzers Rheinmetalls auf der einen Seite für dieses deutsch-französische Projekt hat, aber auch zu schauen, wie das in reale Bestrebungen Deutschlands reinpasst, wie das in den aktuellen Konflikt mit Russland auch reinpasst, wie der zu verstehen ist, ob dieser Panzer überhaupt auch zur Produktion gelangen wird oder ob der einfach nur ein Signal sein soll. In all diesen Feldern auch. Und das andere Gebiet, zu dem du schaust oder noch nicht veröffentlicht hast, ist Moldawien. Was hat dich an Moldawien interessiert? Moldawien ist in dem Sinne interessant, dass es schon lange ein Staat ist, der eben zwischen den Fronten vom russischen Imperialismus und dem deutschen europäischen Imperialismus, besonders dem europäischen Imperialismus, steht. Ähnlich wie die Ukraine, und gerade auch jetzt in dem Gesichtspunkt, dass ja in der Ukraine sich dieser Konflikt so weit zugespitzt hat, dass jetzt dieser Staat unter einem Krieg leidet, weil Russland dort eingefallen ist, und wie die Situation da in Moldau als Nachbarstaat aussieht, wie da sich jetzt auch Machtgefüge ergeben. Und der konkrete Gesichtspunkt wird sein, wie sich also die Republik Moldau jetzt in den letzten Jahren und besonders 2022 in Richtung Westen sozusagen metaphorisch begeben hat, wo vorher eine etwas ambivalentere Politik vorgeherrscht hat. Also wenn ich so auf die Karte gucke, dann ist Moldawien direkt an der Grenze zu Rumänien. Rumänien gehört ja sowohl, glaube ich, zur NATO und EU, ne? Und die andere Grenze ist die Ukraine. Und das sind die beiden Nachbarstaaten. Und es hat keine Küste am Schwarzen Meer, oder? Es hat, soweit ich weiß, keinen Meerzugang direkt. Ich glaube, über einen Fluss ist man so ein bisschen ans Schwarze Meer angebunden, wenn ich mich recht entsinne. Früher gehörte Moldawien mal zu Rumänien und da, glaube ich, gibt es ja auch so komische Ansprüche. Aber was gibt es denn da sonst noch für Konfliktfelder in Moldawien? Genau, einmal gibt es den, wie du ja schon angesprochen hast, den Anspruch teilweise von Rumänien, der zwar in letzter Zeit abgeschwächt wurde, aber immer noch existiert, Moldau wieder einzugliedern zu Rumänien. Aber auf der anderen Seite gibt es auch zwei andere Konfliktherde, die halt im Land selber sich abspielen. Der große Konfliktherd da ist Transnistrien. Das ist ein de facto Staat, der sich eigentlich kurz vor der Staatsgründung der Republik Moldau nach dem Untergang der Sowjetunion 1990 abgespalten hat und sich seitdem quasi selbst verwaltet und eben ein de facto Staat ist, aber nicht de jure. Er wird von keinem anderen Staat, der offiziell anerkannt ist, eben als Staat auch wahrgenommen, selbst von Russland nicht, obwohl man von Russland eigentlich wirtschaftlich großflächig abhängig ist. Und der kleinere Konfliktherd ist eine autonome Region im Süden Moldawiens oder Moldaus. Gaugasien nennt sich das, das ist Teil Moldaus. Aber die Gaugasen, wenn ich das richtig ausspreche, sind eben eine Bevölkerungsgruppe innerhalb der Republik, die sich auch sehr zu Russland gezogen fühlt und auch eine andere Sprache spricht und da auch in großen Teilen sich selbst verwalten darf. Mit Russland habe ich mich tatsächlich eher weniger beschäftigt, also mit Russland und den russischen Bestrebungen in Moldau. Und mein Schwerpunkt sind dann eher die Bestreben der EU in dem Land, gerade weil auch in der Politik über die letzten Jahre eben eine starke Westorientierung offensichtlich geworden ist, auch von Moldau selber. Und deswegen habe ich mir dann die Aspekte angeschaut, wobei das andere natürlich sicher auch sehr interessant ist. Ich konnte es aber aufgrund der Zeit und auch der Kapazitäten einfach nicht angehen. Deswegen habe ich mich dann für diese eher EU-lastige Perspektive dann entschieden. Was macht dann die EU an Einflussnahme oder Handelsbeziehungen oder Waffenlieferungen dort oder anderes? Die EU geht da auf vielfältige Art vor. Die wichtigste und für die EU selber auch sicher wichtigste Art der Einflussnahme ist die wirtschaftliche, wo Russland vor 10, 20 Jahren noch der wichtigste Handelspartner auch Moldaus war, hat sich das stark gewandelt und heute ist es vorrangig die EU, mit der gehandelt wird. Das hat man auf verschiedene Arten durchgesetzt. Begonnen hat das Ganze mit den EUVAM-Missionen. Das sind die European Border Assistance Missions in Moldau und der Ukraine. Die sind quasi dazu da, den Wirtschaftsraum der EU, den zollfreien Raum oder die Zölle für viele Waren auf jeden Fall sehr viel niedriger zu schrauben und so eben den Handel mit EU-Staaten für Moldau auch zu erleichtern. So, das ist natürlich ein Vorteil für Moldau, weil man Waren billiger absetzen kann und deshalb auch mehr verkaufen kann. Zu Russland hat man immer noch Zölle, deswegen orientiert man sich natürlich mehr nach Westen. Und für die EU ist hier natürlich dann vor allem Vorteil, dass man Moldau so auch an sich bindet, weil Moldau auch einfach wirtschaftlich abhängig davon ist, in die EU zu exportieren und auch billig aus der EU importieren zu können, weil die Zölle so niedrig sind. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einige andere Aspekte. Zum Beispiel musste Moldau jetzt aufgrund des Kriegs in der Ukraine sehr viele Flüchtlinge auch aus der Ukraine aufnehmen. Und auch da hat dann zum Beispiel die Offiziellen dieser EUVAM-Mission helfen zum Beispiel jetzt bei der Grenzkontrolle und so weiter, um die Flüchtlinge aufnehmen zu können. Aber man unterstützt es natürlich auch finanziell von Seiten der EU. Man hat ja jetzt schon öfter gehört von diesen Unterstützungspaketen auch für die Ukraine. Und da ist eigentlich fast auch immer dann noch ein kleiner Teil für Moldau drin vorgesehen. Auf der anderen Seite ist Moldau auch an das europäische Stromnetz mittlerweile angeschlossen. Lange Zeit war man an das russische Stromnetz angeschlossen, über Transnistrien auch, weil dort viele große Kraftwerke auf eigentlich moldauischem Boden stehen und man in Moldau keine eigenen großen Kraftwerke hat, die man selber verwaltet. Und von daher muss man Strom von woanders beziehen. Das war lange Russland. Und jetzt, da man sich von Russland abwenden möchte, muss man irgendwo anders den Strom herbekommen und deswegen jetzt beschlossen, dass die EU eben den Strom für Moldau liefert oder einen sehr, sehr großen Teil davon. Moldawien ist eigentlich ein relativ kleines Land, würde ich denken. Wie viele Einwohner hat das eigentlich? Einwohner hat es auf dem Stand, den ich finden konnte, um die 2,8 Millionen. Das sind nicht so viele und das wird auch noch weiter abnehmen. Moldau ist nämlich ein sehr abwanderungslästiger Staat, weil die Einkommen dort sehr niedrig sind und auch Sozialleistungen nicht allzu gut. Das heißt, viele Menschen dort leben in Armut. Moldau ist nicht umsonst als Armhaus Europas bekannt und verzeichnet jedes Jahr eigentlich mindestens mehrere Zehntausende Abwanderungen. Führt natürlich zu einem starken Bevölkerungsrückgang. Und viele Menschen kommen auch nicht zurück. Die bleiben im Ausland einfach, weil dort auch die Lebensbedingungen besser sind. Man hat aber tatsächlich per Kopf die meisten Geflüchteten aus der Ukraine tatsächlich aufgenommen von allen europäischen Staaten. Also durch Moldau selber sind mittlerweile schätzungsweise, die genauen Zahlen sind nicht ganz bekannt, mehr als 600.000 Menschen gereist und in etwa 100.000 von diesen Menschen sind auch länger in Moldau geblieben und bleiben bisher auch noch in Moldau. Viele sind dann auch schon wieder zurück in die Ukraine gereist, aber auch ein sehr, sehr großer Teil ist in andere Staaten weiter, hat Moldau quasi als Durchreiseland genommen und genutzt. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine riesige Leistung, wenn so ein einwohnerarmes Land so viele Geflüchtete aufnehmen muss. Du hattest gesagt, dass Moldawien an Stromnetz der EU angeschlossen ist und EU-Militärmissionen an der Grenze zwischen Moldawien und der Ukraine auch stattfinden. Wie sind da eigentlich die Grenzvereinbarungen mit der EU selber? Also weil normalerweise denken wir an die Festung Europa, wo die Grenzen ziemlich abgeschottet sind, wie jetzt zum Beispiel bei Polen und Belarus. Wie sieht denn das bei Moldawien, Rumänien aus? Die Grenze zwischen Moldawien, Moldau und Rumänien ist eigentlich sehr, sehr offen. Rumänien stellt auch sehr, sehr vielen Einwohnern in Moldau die rumänische Staatsbürgerschaft aus. Das hat mit historischen Faktoren und so weiter und auch diesem, wie schon angesprochenen, Anspruch Rumäniens auf Moldau zu tun. Und generell ist auch die Einreise nicht allzu schwierig und soll auch noch stark erleichtert werden in den nächsten Jahren. Die Grenzsituation sieht auch so aus, dass Moldau tatsächlich von der EU genutzt wird, um die eigenen Grenzen zu verschieben, nach außen zu verschieben. Momentan sieht so aus, dass sowohl diese EUVAM-Missionen, die ich schon angesprochen habe, genutzt werden, um den wirtschaftlichen Raum der EU quasi auszuweiten. Und seit Juni diesen Jahres gibt es auch eine Frontex-Mission in Moldau, die dann quasi dazu genutzt wird, auch geografisch die Grenzen der EU vorzuverschieben, ohne aber gleichzeitig Moldau den Status eines EU-Landes zusagen zu müssen. Ist das dann so ein Assoziationsabkommen zwischen der EU und Moldawien? Genau, das besteht auch schon länger, seit 2014, wenn ich mich recht entsinne. Moldau wird quasi so zum erweiterten Raum der EU gerechnet. Und das macht man auch ganz schlau, denn so muss man Moldau auch nicht die Rechte eines EU-Mitgliedstaates erweisen, sondern kann den Staat quasi dazu nutzen, die eigene Einflusssphäre auszuweiten, ohne besondere Zugeständnisse machen zu müssen. Und diese EUBAM-Mission? Das ist keine konkret militärische Mission, das kam jetzt erst mit der Frontex-Mission 2022. EUBAM ist quasi eher als Art wirtschaftliche Funktion zu sehen, dass man hier eben versucht, den Zoll zu senken und so das wirtschaftliche Miteinander zu verstärken nach Richtung EU, aber da natürlich auch zu schauen, wie ist der Handel zur Ukraine und den auch zu überprüfen und da illegale Aktionen wie Schmuggeln und so weiter zu unterbinden. Gleich hören wir den zweiten Teil des Interviews mit Anton zu Moldawien und unter anderem zu der Frontex-Mission. Musik jetzt in diesem Zusammenhang Frontex dort? Frontex wurde einberufen in dem Sinne, dass erstmal die Unterstützung gegeben werden sollte durch die Agentur für die Ströme an Geflüchteten aus der Ukraine. Geplant war aber auch schon 2021 eine Mission, die von 2022 bis 2024 gehen sollte. Die wurde jetzt quasi kurzfristig durch diese in Anführungszeichen Hilfsaktion Frontex im Zuge des Ukraine-Kriegs ersetzt. Und da weiß man auch noch nicht, wie lang diese Mission konkret gehen soll. Zumindest wird das nicht öffentlich mitgeteilt, soweit ich das einsehen konnte. Und Frontex ist auch konkret dazu da, um die Grenze zu militarisieren, abzuriegeln und zu stärken. Und besonders auffällig ist auch, dass man versucht, gerade jetzt Kriegsschmugglereien wie zum Beispiel Waffen und so weiter stärker zu unterbinden und aber auch in dem Sinne die Grenzen zu festigen. Und auch wenn es natürlich der Nachbarstaat mit der Ukraine ist, wo man jetzt nicht die Leute wegschickt, schon strenger darauf zu achten, wer kommt rein, wer kommt raus und da nicht irgendwie offene Grenzen bestehen zu lassen. Tatsächlich ist die Rolle von Frontex hier in Moldau etwas anders, als man sich das jetzt zum Beispiel von Mittelmeermissionen oder so vorstellt oder anderen osteuropäischen Missionen, wo dann Geflüchtete wieder zurückgeschickt werden und so weiter und teilweise auch mit Waffengewalt bedroht werden, weil es eben nicht Menschen aus Syrien und Jemen und so weiter und so fort sind, die man nicht haben möchte, sondern dass es Menschen aus der Ukraine sind, überwiegend, wenn nicht fast vollständig, die man ja momentan auch gerne aufnimmt, was ja auch richtig ist. Da ist jetzt nicht das klassische Festung-Europa-Denken jetzt aufzufinden, sondern eher so ein, da ist eine große Flüchtlingskrise, die unterstützt werden muss, weil diese Leute müssen aufgenommen werden, weil diese Leute sind quasi Teil des Europas, wie es ja seit Beginn des Krieges quasi immer propagiert wird. Ist es auch an der Grenze Moldawien-Ukraine so, dass weiß-europäische, ukrainische Geflüchtete erwünscht sind, aber andere wie Studenten aus Afrika, die in der Ukraine studiert haben, nicht, etc.? Leider weiß ich das so genau nicht, weil einfach zu dieser Mission, weil sie so neu ist, zu wenig bekannt ist, dass zu wenig dokumentiert wird. Aber ich nehme an, dass da auch weiße EuropäerInnen bevorzugt werden könnten. Aber ich möchte mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas behaupten. Du sagtest jetzt, die Mission ist so neu. Sag uns nochmal, seit wann die genau läuft? Seit Juni 2022 erst. Okay. Also tatsächlich erst ein paar Monate. Und wie viele von diesen Frontex-Beamten oder Soldaten sind dort? Es sind nicht wirklich viele, etwas über 100, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es geht hier tatsächlich vorrangig noch um eine Unterstützungsmission auch der moldauischen Grenzschutzbehörde, um da diese Ströme an Geflüchteten regulieren zu können. Und oftmals sind ja solche Verträge auch mit Lieferungen für Grenzschutztechnik verbunden. Was angepeilt wird, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist auf jeden Fall finanzielle Unterstützung, die auch schon zugesichert wurde. Was genau geliefert wird und wie genau, ist meines Wissens nicht ganz bekannt. Ich weiß nur, dass von Seiten der EU auf jeden Fall da in Anführungszeichen Unterstützung zugesichert wurde, die sicherlich auch sich in Form von Drohnen und so weiter, Nachtsichtgeräten äußern wird. Die Regierung ist momentan nämlich sehr pro-westlich. Die Präsidentin ist auch ausgebildet bei der Weltbank in New York zum Beispiel, also ist auch Ökonomin, sehr liberal und bringt da auch sehr viele liberale Reformen durch. In der Bevölkerung sieht das Ganze aber anders aus. Zwar herrscht da auch bei etwas mehr als der Hälfte gerade ein eher pro-westlicher Kurs, einfach auch bedingt jetzt durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, dass man einfach Angst hat. Aber es gibt auch viele, viele Menschen, die nicht bereit sind, diesen westlichen Kurs mitzugehen, sondern sich auch eher noch nach Russland sehen, sei es aus historischen Gründen, wie zum Beispiel der gemeinsamen Vergangenheit in der Sowjetunion oder weil man russischsprachig ist und sich dort einfach mehr zugehörig fühlt oder aber weil man zum Beispiel Teil der autonomen Gebiete ist Transnistrien, Kaukasien, die eben auch durch Russland unterstützt werden und ohne diese Unterstützung wahrscheinlich so weiter nicht existieren könnten, zumindest Transnistrien, wie die Lage da konkret in Kaukasien aussieht, weiß ich auch nicht so genau. Das Einzige, was es gab, war irgendwie ein Anschlag in Transnistrien, also wenn da irgendwie, ob es da irgendwie Aktionen oder sowas gab, die da im Zuge des Ukraine-Kriegs auch für Diskussionen oder so gesorgt haben oder was weiß ich. Und hat sich das Gefüge durch diese enge Kooperation, die ja auch militärisch ist, mit der EU in der Gesellschaft sonst noch verändert, dass es mehr Spannungen gibt, die Spaltung zwischen den pro-russischen, pro-EU-Bevölkerungsteilen sich vertieft hat? Oder ist vor allem eine Veränderung dadurch zu sehen, dass so viele Geflüchtete einfach aus der Ukraine in Moldawien sind? Ja, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass sich da tiefere Gräben jetzt durch die Gesellschaft auch ziehen, einfach bedingt auch durch den Krieg dort in der Ukraine, weil natürlich die Lager sich dann auch verhärten, weil in der Ukraine ja auch so auf einer reingezoomten Ebene ein Konflikt West gegen Ost quasi stattfindet. Da ist natürlich die Diskurskultur auch verhärtet jetzt, wie es anzunehmen ist, einfach weil es jetzt eben nicht mehr, ja, Russland macht das gut und die EU macht das gut, da könnte man jetzt vielleicht einen Kompromiss finden. Nee, es ist jetzt halt, wir müssen uns entscheiden, Russland oder EU, die Fronten verhärten sich und wir wollen auch einfach nicht zwischen diesen Fronten gefangen sein, was ja verständlich ist, weil sonst wird man sehr schnell zum Opfer. Und da ist natürlich jetzt auch der Diskurs innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Gesellschaft ein anderer geworden. Und lässt sich eine weitere Militarisierung außer durch diesen Frontex-Einsatz und EUBAM in Moldawien beobachten? Ja, es geht auch schon länger so, tatsächlich schon seit seiner Gründung ist die Republik, oder seit ihrer Gründung ist die Republik Moldau relativ locker erst, aber immer stärker auch in westliche Bündnissysteme integriert. Zum Beispiel stellt man für militärische Missionen der NATO und militärische Missionen der EU SoldatInnen. Das Ganze ist daher problematisch, weil es A, von Seiten Russlands natürlich als Provokation gewertet werden könnte. Aber das wirklich Dramatische ist, dass Moldau in seiner Verfassung eigentlich die Neutralität festgehalten hat. Diese Neutralität ist aber mittlerweile eigentlich nur noch eine leere Floskel, die dann immer mal wieder hochgehalten wird, wenn man sagt, ja, Russland sollte aber nicht einmarschieren bei uns, weil wir sind ja neutral. In der Realität sieht es so aus, dass man zum Beispiel im Kosovo, aber auch bei EU-Missionen in Mali SoldatInnen stellt und sich da auch stark in den westlichen Bündnissystemen engagiert. Und die EU fördert auch teilweise das moldauische Militär. Dieses Jahr wurden Moldau schon finanzielle Hilfen in Höhe mehrerer Millionen Euro zugesagt. Was genau das wird und wie genau das aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Bisher ist es nur eine mündliche Zusage des EU-Generalsekretärs. Aber das wird sich auch noch zeigen, wie genau das dann aussehen wird. Bei so einem kleinen Staat, bei so einer geringen Bevölkerung von knapp über 2 Millionen Menschen, wie groß ist dann diese Armee in Moldawien überhaupt? Sie ist nicht sehr groß. Sie ist auch nicht sehr schlagfertig. Aber das ist auch gar nicht in der Sache, denke ich. Also die gilt vorrangig der Landesverteidigung, würde ich behaupten, weil sie einfach nicht das Potenzial dazu hat, momentan Angriffskriege zu führen. Und auch bei den Missionen von NATO und EU, an denen man sich beteiligt, ist es eher Symbolpolitik, weil man zum Beispiel auch bei den Mali-Missionen bisher insgesamt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 5 SoldatInnen gestellt hat über mehrere Jahre, die natürlich im Großen und Ganzen auch keinen Unterschied machen werden über den Erfolg oder den Misserfolg einer Mission. Man symbolisiert also im Endeffekt nur die Bereitschaft, sich dort auch zu engagieren und solche Vorhaben zu unterstützen. Du hattest zu Anfang gesagt, du hast dich mehr für die EU-Einflussnahme aus Zeitgründen entschieden. Gibt es noch andere Gründe, weshalb du bei Moldawien mehr die EU betrachtet hast? Hat die mehr Einfluss jetzt als Russland deutlich mehr oder? Also momentan hat die EU ganz klar viel mehr Einfluss auf Moldawien, Moldau als Russland. Wie gesagt, Moldau ist abhängig davon vom Stromnetz von der EU. Die EU bezahlt die Gaslieferungen an Moldau, weil der Staat sich das selber nicht leisten kann. Die EU gibt Moldau finanzielle Hilfe in mehreren Bereichen. Man hat in den eigenen Handelsraum quasi integriert und da Vorteile geschaffen, billig mit denen handeln zu können. Die EU ist Haupthandelspartner, besonders Rumänien als Nachbarstaat von Moldau, aber auch Deutschland und Italien machen jeweils fast 10% des Handels aus und Russland war noch ein klein bisschen mehr, ich glaube 1 oder 2 Prozentpunkte mehr als Deutschland, aber da sieht man ja auch schon, dass dieser Handel da schon mit Russland stark zurückgeschraubt wurde und quasi die EU Russland als Schirmherr von Moldau ersetzt hat. Würdest du jetzt eine Einschätzung darüber abgeben können, inwieweit Moldawien noch unabhängig von der EU selber Entscheidungen treffen kann? Oder ist es so eingebunden, dass es da eher mitmachen muss, was die EU will? Ich glaube, es ist überhaupt keine Frage des Müssens. Sicher muss man das auch, weil man sich einfach so sehr auch wirtschaftlich in die Abhängigkeit begeben hat. Aber der aktuelle Regierungskurs ist auch einfach ein Kurs des Wollens. Man will den EU-Kurs mitfahren, man gleicht quasi das Rechtssystem gerade an die EU an, das Ausbildungssystem, das Schulsystem, das Wirtschaftssystem, alles wird immer mehr an die EU angeglichen. Und ja, da kann man Moldau in dem Sinne auch schon fast als Vasallenstaat der EU bezeichnen, weil Moldau sich eben einfach nicht in der EU selber integriert, sondern außerhalb der EU existiert, aber eben in dieser Einflusssphäre der EU ganz klar liegt und sich dort auch wohlfühlt. Natürlich hat Moldau das Streben nach einer EU-Mitgliedschaft nicht aufgegeben. Man hat ja mit der Ukraine zusammen auch den Status eines Beitrittskandidatenstaates quasi verliehen bekommen. Das war aber auch eher symbolisch. Also wenn die Ukraine kein EU-Mitglied wird, dann Moldau auf keinen Fall. Und selbst wenn die Ukraine Mitglied wird, dann ist es fraglich, ob Moldau da auch Teil der EU wird, weil es auch einfach nicht gewollt ist von der EU selber, weil man nicht noch einen Staat gebrauchen kann, der Mitspracherecht hat, auch wenn es als Kleinstaat natürlich ein kleines Mitspracherecht nur wäre, aber man ist momentan relativ gesättigt, würde man in der EU behaupten, und außer die eigenen Interessen durchzusetzen, wird Moldau nicht benötigt und auch nicht im eigenen Machtgefüge irgendwie gewollt. Gibt es noch einen anderen Staat oder gibt es noch andere Staaten, so eine ähnliche Assoziierung mit der EU haben, aber erstmal nicht in die EU reinkommen und ja sehr abhängig von der EU sind wie Moldawien? Ja, ganz so abhängig wie Moldawien bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Moldawien, die Ukraine und Georgien werden quasi von der EU so als ein zusammenhängender Raum gehandelt, die auch zusammen dieses Assoziierungsabkommen abgeschlossen haben und eben in diesem erweiterten Handelsraum mit der EU auch existieren. Die Ukraine nimmt in dem Ganzen natürlich so einen besonderen Posten ein, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Und da sind sicher auch die Chancen, tatsächlich EU-Mitglied zu werden, am höchsten. Georgien auf der anderen Seite ist wohl am weitesten davon entfernt, weil man einfach auch für die EU die nötigen Standards nicht genügend erfüllt. Das heißt, Angleichung an den EU-Wirtschaftsraum und so weiter und so fort. Und Moldau ist da so ein bisschen das Mittelding, das jetzt nicht akut bedroht ist in kriegerischer Handlung, wo jetzt der Handlungsdrang der EU quasi nicht so geweckt ist, dass man sich als die Guten darstellen kann. Und man ist aber auch besser aufgestellt als Georgien. Man gleicht aktiv gerade das eigene Staatswesen sehr an EU-Standards an und gibt sich da auch sehr viel Mühe und investiert da auch sehr viel rein, auch wenn die ganze Liebesmühe wahrscheinlich am Ende trotzdem vergeben ist, weil die EU da nicht drauf aus ist, wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt, Moldau aufzunehmen. Von Moldawien kommen wir gleich zum Kongress der Informationsstelle Militarisierung am 19. und 20. November in Tübingen. Jürgen, wir wollen jetzt über den IMI-Kongress, also den Kongress der Informationsstelle Militarisierung sprechen, der auch diesen Herbst wieder stattfindet. Und das Thema ist, soweit ich sehe, Zeitenwende, Ukraine-Krieg und Aufrüstung. Ich würde erstmal sagen, hallo, und das Thema ist keine Überraschung, sondern zwangsläufig, oder? Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Ja und nein, wir hatten durchaus im Vorfeld länger auch über mögliche andere Konzepte diskutiert. Wir hatten zum Beispiel ein Konzept lang im Rennen, das war Niedergang Europas, oder auch die ganze Frage von Propaganda, wo wir überlegt hatten, ob wir einen Kongress dazu machen. Aber schlussendlich, ja, da hast du ein bisschen recht natürlich, war die Frage der Zeitenwende und dann in den beiden Dimensionen sozusagen, einerseits Ukraine-Krieg selber, aber andererseits auch eben die sogenannte Zeitenwende, Sondervermögen Bundeswehr und was das alles bei uns in Deutschland jetzt anrichtet, hat sich dann eigentlich natürlich, weil es das bestimmende Thema jetzt eigentlich für uns alle auch irgendwie ein Stück weit ist, durchgesetzt. Wo kommt die Propaganda jetzt noch vor? Wir haben uns entschieden, dass wir tatsächlich die Propaganda primär dann wahrscheinlich in einem eigenen Sonderheft vom Magazin gegebenenfalls machen im kommenden Jahr. Weil so die ganzen Konzepte dann in eins zu schmeißen, das macht dann auch keinen Sinn, sondern wir wollten dann tatsächlich das Thema Zeitenwende an sich durchdeklinieren. Insofern wurden die beiden anderen Konzepte jetzt ein bisschen zurückgestellt und gegebenenfalls eher in Schwerpunktthemen oder sonst was verlagert. Und den Niedergang Europas, den habt ihr auch ausgelagert im Endeffekt? Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen, beziehungsweise ob wir uns dem nochmal in einer anderen Form dann zuwenden. Das werden wir wahrscheinlich dann nach dem Kongress dann irgendwie einfach diskutieren. Also wir fangen am Samstag an, den 19. November. Wir fangen interessanterweise gar nicht mit dem Kongress selber an sich an, sondern es ist ja ein Aktionstag und Proteste gegen Krieg und Aufrüstung ausgerufen worden am 19.11., am Samstag des IMI-Kongresses. Und das werden wir auch in Tübingen machen. Das heißt, es wird zuerst eine Kundgebung gegen Krieg und Aufrüstung geben, von der wir dann hoffentlich in großer Zahl auch direkt zum Kongress gehen. Dann haben wir den Kongress selber tatsächlich ein Stück weit versucht, in zwei Teile zu gliedern. An dem Samstag dann primär eben uns der Frage von Ukraine-Krieg und alles, was dazugehört, zuzuwenden. Und am Sonntag dann eben speziell Zeitenwende, Bundeswehr, Sondervermögen etc. etc., um da sozusagen auch beide ja gerade dominierenden Stränge, die sich um die Zeitenwende und um diese gerade schrecklichen Eskalationen rumdrehen, dann auch adressieren zu können. Am Samstag haben wir drei grobe Blöcke. Ich möchte da gar nicht so viel vorausgreifen. Die Referentinnen und Referenten werden da selber schon für sich irgendwie sprechen können. Aber drei große Blöcke am Samstag. Einmal zum Ukraine-Krieg am Beginn, Vorgeschichte, Interessenverlauf, was ist passiert, wie konnte es so weit kommen, was sind gerade die Strategien etc. Auch da sicherlich eben, weil das natürlich gerade bei aller berechtigter Kritik am verheerenden russischen Vorgehen völlig hinten runterfällt, die Rolle der NATO und der westlichen Staaten bei der Anbahnung dieser Katastrophe durchaus mit in den Blick zu nehmen. Dann hatten wir einen zweiten Block, wo wir uns einmal wenigstens exemplarisch ein paar andere Regionen außerhalb jetzt direkt in Osteuropa anschauen wollten, wo sich dieser Konflikt gerade niederschlägt. Da hatten wir uns einmal Arktis und Ostsee vorgenommen und dann aber eben auch nochmal einen Blick über den Tellerrand insgesamt. Wie sehen das eigentlich vor allem Staaten im globalen Süden gerade, diese ganze Konfliktkonstellation, und wie wird das da beurteilt? Und in einem dritten größeren Block am Samstag wollten wir uns dann mit möglichen Alternativen auch beschäftigen. Frage von Kriegsdienstverweigerung im Krieg, von sozialer Verteidigung und auch von Fragen, wie könnte eigentlich eine andere Sicherheitsarchitektur außerhalb der NATO denn so aussehen. Das sind so die groben Themen, die wir uns für den Samstag vorgenommen haben. Abgerundet soll das dann am Ende werden noch von einer Punkrock-Lyrik-Lesung Make Punk Not War, wo ich selber auch schon sehr gespannt bin, wo wir dann abends noch ein bisschen was zusammen essen werden und gegebenenfalls danach auch noch ein bisschen in die Kneipe gehen. Das ist also der Samstag. Am Sonntag wollen wir uns dann direkt vor allem eben mit der Zeitenwende in Deutschland beschäftigen und da insbesondere dann auch mit diesem sogenannten Sondervermögen, was ja Schulden sind für die Bundeswehr im Umfang von 100 Milliarden, mal anschauen, was ist das genau für ein Topf, was wird mit dem gemacht, wie wird da die Bundeswehr jetzt umstrukturiert, was bedeutet das alles etc. etc. Dann ein Stück weit im zweiten Block auf die Auswirkungen auch von Rüstungsindustrie und Rüstungskomplex in Deutschland zu sprechen zu kommen und abschließend in dem Podium die ganzen verschiedenen Facetten von Auswirkungen dieser Zeitenwende auf verschiedenste soziale Bewegungen auch zu diskutieren. Das ist das, was wir uns zumindest vorgenommen haben. Bin auch sehr gespannt, wie wir damit durchkommen und wie das klappt. Aber ich hoffe, dass wir da auch ein attraktives Programm jetzt zusammengestellt haben. Was ist der wichtigste Inhalt, den ihr am weitesten, ja vielleicht auch durch den Kongress in die Öffentlichkeit bringen wollt? Na, da spreche ich jetzt natürlich erstmal auch für mich selber. Das mögen Freundinnen und Freunde in der E-Mail gegebenenfalls auch ein klein wenig anders gewichten. Für mich sind es zwei Sachen. Was Ukraine selber anbelangt, ist, glaube ich, die Kernforderung oder erstmal die Kernkritik, die völlige Weigerung der westlichen Staaten überhaupt in Verhandlungen und Gespräche und diplomatische Lösungsversuche. Es muss ja nicht heißen, dass es klappt oder irgendwas, aber überhaupt nicht einzutreten in irgendeine Form von Waffenstillstandsverhandlungen, wie könnte das aussehen, da gibt es gerade überhaupt keine Bereitschaft, dass das eine Kernforderung von uns, auch von der Friedensbewegung sein muss und damit verknüpft eben, dass das auch nur funktionieren kann, wenn die westlichen Staaten zumindest einen Teil auch ihrer eigenen Mitverantwortung an dieser Katastrophe ja realisieren und daraus auch Schlussfolgerungen ein Stück weit ziehen. Und für den Sonntag geht es, glaube ich, wirklich auch zentral darum, herauszuarbeiten, wie tiefgreifend eigentlich die Folgen dieses Sondervermögens jetzt erstmal schon sind. Das ist die eine Sache. Diese 100 Milliarden werden ja in ganz verschiedenen Bereichen zu relativ schwerwiegenden Militarisierungsprozessen führen. Auf der anderen Seite aber eben auch nochmal klar zu machen, dass dieses Sondervermögen ist jetzt erstmal diese Wahnsinnssumme von 100 Milliarden auf 5 Jahre begrenzt. Danach ist es aufgebraucht. Und dass jetzt eigentlich sozusagen ein Countdown anfängt für die Zeit ab 2027, wenn es nämlich darum geht, um die Frage, wird es zu einer Dauereinrichtung? Das ist gerade, wird es tatsächlich von interessierten Kreisen eben schon vorbereitet, so eine Debatte. Und das ist natürlich eine ganz wesentlicher Konfliktpunkt, auf den wir uns, glaube ich, als Friedens- und Antikriegsbewegung jetzt schon anfangen müssen vorzubereiten. Also ob sozusagen dieser wahnsinnige Aufwuchs des Militärhaushalts, der jetzt mit dem Sondervermögen kommt, wenn es aufverbraucht wird, einfach ganz normal zu einem riesigen Militäretat überführt wird. Verstetigung nennen sie das gerade im eigenen Jargon. Und dass wir da sozusagen uns auch wappnen für diese Auseinandersetzung, um sie möglichst auch vielleicht zu verhindern. Werft ihr irgendwo so einen Blick, was passiert, wenn der Westen bei dieser Linie bleibt? Ich glaube, es wird eher immer ein Stück weit mitschwingen. Das Problem ist natürlich bei so einer dynamischen Situation, die wir gerade haben, wir haben natürlich alle weder einen Kaffeesatz noch eine Kristallkugel. Wir wissen das natürlich nicht. Was wir aber wissen, ist, dass das, was gerade gemacht wird, westlicherseits natürlich durchaus ein Spiel mit dem Feuer ist. Was wir wissen ist, dass alles, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, eigentlich ja immer ein weiteres Hochschaukeln dieses Krieges ist und dass man da auf jeden Fall rauskommen muss. Wie die Eskalationspfade gegebenenfalls verlaufen können, das ist tatsächlich schwierig zu beurteilen. Unsere Aufgabe, denke ich, als Friedens- und Antikriegsbewegung ist, vor allem darauf hinzuweisen, dass wir von der Bundesregierung zuallererst natürlich auch erwarten, eben auf diplomatische Fragen, Waffenstillstand etc. überhaupt mal den Versuch zu unternehmen. Und gleichzeitig natürlich, da hast du recht, auch davor zu warnen, dass es natürlich ein relativ großes Eskalationspotenzial birgt, wenn das nicht getan wird. Da brauchen wir gerade nur die Medien anzuschauen, um zu wissen, dass das natürlich alles relativ heikel ist gerade. Ja, dann gibt es diese Corona-Frage. Wie sind da eure Vorstellungen bei diesem Kongress? Wie wollt ihr das handeln? Das haben wir relativ simpel gehandelt, indem wir eine sehr, sehr große Halle dieses Mal als Veranstaltungsort gewählt haben, weil tatsächlich in dem Raum, wo wir sonst immer waren, wir wahrscheinlich nur 30, 40 oder 50 Leute hätten unterbringen können. Und in der HEPA-Halle, wo wir jetzt dieses Jahr sind, ist es eigentlich problemlos möglich, alle auch eventuellen Corona-Auflagen, die noch kommen könnten, einzuhalten und trotzdem eigentlich allen Teilnahme zu ermöglichen. Deswegen haben wir auch keine Anmeldepflicht oder sowas, freuen uns aber übrigens dennoch, wenn Leute uns mitteilen, ob sie kommen, dass wir wenigstens einen groben Überblick haben, wie viele Besucherinnen und Besuchern wir so rechnen können. Genau, das war im Prinzip die Schlussfolgerung, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall eine Räumlichkeit finden, die uns da vor allen Eventualitäten ein bisschen schützt. Und das ist uns dann dieses Jahr zum Glück auch einigermaßen gelungen. Ihr wart sonst im Stadtzentrum? Vom Bahnhof ist es tatsächlich ein bisschen was zu laufen mit 20 Minuten, aber es fahren zwei Buslinien hin und von der Haltestelle dann am Stadtrand sozusagen, die Halle, die Hermann-Herber-Halle, sind es dann noch 2-3 Minuten. Und wird es wieder einen Livestream geben? Livestream ist noch nicht ganz klar. Es wird auf jeden Fall am Samstag eine Live-Übertragung im Radio geben, die man auch im Internet über die Wüstewelle Tübingen empfangen kann. Ob es an beiden Tagen eine Übertragung geben wird und vor allem, ob es eine Übertragung über irgendeinen Stream geben wird, das ist noch nicht ganz geklärt, weil die Sache mit dem Internet sich etwas schwierig gestaltet. Das werden wir einfach versuchen, in den nächsten Wochen bis zum Kongress vor uns zu klären. Wir haben auch auf der IMI-Seite eine Kongressseite eingerichtet. Wer auf unsere Seite www.imi-online.de geht, der wird da gleich den Link auch sehen. Der ist an mehreren Stellen. Und da werden wir auch dann regelmäßig über neue Entwicklungen, was Kongress anbelangt oder eben auch gibt es einen Livestream oder nicht, informieren. Was mir auffällt, ist, wieso Totalumbau der Bundeswehr? Ja, der ist ja auch ein Teil des Kongresses und beschäftigt sich leider auch kaum jemand damit, selbst auch in der Friedens- und Antikriegsbewegung, wie viel da gerade eigentlich an Neustrukturierungen etc. Ja wirklich im Galopp durchgedrückt wird. Das ist überhaupt nicht groß Gegenstand der Debatte. Ist ja ein Stück weit auch eines unserer Kernthemen, ja Umbau, Bundeswehr, Bundeswehrstrukturen etc. Und da hat sich tatsächlich auch schon vor der Zeitenwende, aber jetzt durch die Zeitenwende auch nochmal massiv verschärft, wirklich sehr viel getan, riesige Zusagen von der Bundesregierung getätigt worden, was die Bundeswehr alles in die NATO einspeist, begleitet eben mit einem beschleunigten Aufbau von Großverbänden, die alle riesig großes Kriegsgerät und schwere Bewaffnung brauchen etc. etc. Das ist eben eine von den vielen Folgen, die diese Zeitenwende dann hat und wo wir uns eben bemühen, ein Stück weit da auch sachlich, aber auch kritisch die Informationen irgendwie aufzubereiten, was denn da eigentlich gerade alles abläuft. Und euer Kongress ist am 19. und 20. November in Tübingen. Wir fangen, wie gesagt, um 11 Uhr wird wahrscheinlich die Kundgebung beginnen. Ort ist noch nicht ganz klar, den werden wir auch auf der Internetseite vom Kongress bekannt geben. Und dann 12 Uhr, 12.15 Uhr geht der Kongress selber los, wo ich alle, die Bock haben, natürlich herzlich einlade. Der Kongress der Informationsstelle Militarisierung Tübingen findet in der Hermann-Hepper-Halle in der Westbahnstraße 23 statt und das Thema ist Zeitenwende, Ukraine-Krieg und Aufrüstung. Samstag beginnt er um 12 und am Sonntag um 10. Alles Weitere findet ihr online unter imi-online.de. ضد الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce hayes. Militarisme hayes. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares.